Kundgabe 858. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.04.1939. Hörbare innere Stimme. Versuche, die innere Stimme hörbar zu vernehmen, mein Kind, und gib dich oft der inneren Betrachtung hin, dass du alles gewissermaßen geistig durchlebst, was dir zur Aufgabe gesetzt ist. Es ist ein Vernehmen meiner Stimme dieser Art weit anschaulicher und bringt dich schneller vorwärts auf dem Wege der Selbstbefreiung aus irdischen Fesseln. Siehe, in jener Nacht, die meinem Tode voranging, unterwies ich meine Jünger in gleicher Weise und gab ihnen vollste Erkenntnis durch die vernehmbare innere Stimme. Mein Leiden und Sterben am Kreuz aber beraubte sie aller Sicherheit, und es trat erneut der Zweifel in ihre Herzen. Und so ward gleichsam wieder eine Schranke gebildet zur direkten Verbindung mit mir. Wenn ich nun gleicher Art mit dir zu sprechen begehre und es nur an deinem Willen liegt, mich zu vernehmen, so muss es dein innerstes Bestreben sein, dich in den Zustand zu versetzen, der dich meine Stimme hörbar vernehmen lässt. Denn es ist dann gleichsam ein beträchtlicher Weg zur Höhe überwunden. Es ist dies ein Fortschritt, der unnennbaren Vorteil bringt der Seele, dass sie mit mir in ungehinderten Verkehr treten kann, jederzeit. Die geistige Verbindung in erschöpfendster Weise auszunützen, muss ständig erstes Verlangen sein, und es muss auch jede Gelegenheit genützt werden, um auf Erden solcher Art wirken zu können, wie es deine Bestimmung ist. Des Lebens Inhalt ist nur dann restlos befriedigend, wenn all und jede Möglichkeit genützt wird, die das Reifen der Seele zustande bringt. Und es gehört dazu die außerordentlich willige Entgegennahme des geoffenbarten göttlichen Willens und die Inanspruchnahme der dem Erdenkind überreich gebotenen göttlichen Gnade. Und eine solche Gnade ist es, wenn sich der Herr hörbar äußert seinem Kind gegenüber. Es hat in geistiger Hinsicht dieses dann die Möglichkeit zu empfangen noch und noch. Es wird das Aufnehmen des göttlichen Wortes nicht mehr abhängig zu machen brauchen von äußeren Umständen, die oft dem Erdenkind die Verbindung erschwerten, sondern es wird jederzeit diese Verbindung herstellen können und immer des göttlichen Wortes gewiss sein dürfen. Und so ergeht an dich die Mahnung, alle Hemmungen zu überwinden und dich rückhaltlos dem Vater im Himmel anzuvertrauen, auf dass er dich unterweisen kann in beseligender Art, auf dass du in noch innigere Fühlungnahme zu ihm trittst und sein Wort vernehmen kannst, unmittelbar. Es ist ein solches Glück auf Erden allein schon erstrebenswert, ungeachtet des geistigen Vorteils, der unvorstellbar ist. Amen.